Erst später testete Gott Abraham. Gott sagte: Abraham. Abraham antwortete: Hier bin ich. Zweiter Gott sagte: Nimm deinen Sohn Isaak. Du liebst ihn sehr. Geh ins Land Moria. Opfere ihn dort auf einem Berg. Ich zeige dir den Berg. Dritter: Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel. Er nahm zwei Diener und seinen Sohn Isaak mit. Er spaltete Holz für das Opfer. Dann ging er zu dem Ort, den Gott ihm sagte. Vierter: Am dritten Tag sah Abraham den Ort. Er sah ihn von Weitem. Fünfter: Abraham sagte zu seinen Dienern: Bleibt hier mit dem Esel. Ich und der Junge gehen dorthin. Wir wollen Gott anbeten. Dann kommen wir zurück zu euch. Sechster: Abraham nahm das Holz für das Opfer. Er legte es auf Isaak. Er nahm Feuer und ein Messer. Dann gingen sie beide zusammen weiter. Siebter: Isaak fragte seinen Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Isaak sagte: Wir haben Feuer und Holz. Aber wo ist das Tier für das Opfer? Achter: Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird ein Tier für das Opfer geben. Dann gingen sie beide zusammen weiter. Neunter: Sie kamen an den Ort, den Gott sagte. Abraham baute einen Altar. Er legte das Holz darauf. Dann band er seinen Sohn Isaak. Er legte Isaak auf das Holz auf dem Altar. Zehnter: Abraham streckte seine Hand aus. Er nahm das Messer. Er wollte seinen Sohn töten. Elfter: Ein Engel Gottes rief vom Himmel: Abraham. Abraham. Abraham antwortete: Hier bin ich. Zwölfter: Der Engel sagte: Tu dem Jungen nichts. Verletze ihn nicht. Jetzt weiß ich, dass du Gott ehrst. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten. Dreizehnter: Abraham sah sich um. Er sah einen Widder. Der Widder war mit den Hörnern im Gebüsch gefangen. Abraham ging hin und holte den Widder. Er opferte den Widder anstelle seines Sohnes. Vierzehnter: Abraham nannte den Ort: Gott sieht. Darum sagt man heute noch: Auf dem Berg, wo Gott erscheint. Fünfzehnter: Der Engel Gottes rief Abraham noch einmal vom Himmel. Sechzehnter: Der Engel sagte: Gott schwört bei sich selbst. Du hast das getan. Du hast mir deinen einzigen Sohn nicht zurückgehalten. Siebzehnter: Darum werde ich dich sehr segnen. Du wirst viele Kinder und Enkel haben. Sie werden so viele sein wie die Sterne am Himmel. Sie werden so viele sein wie der Sand am Meer. Deine Nachkommen werden stark sein. Achtzehnter: Alle Menschen auf der Erde werden durch deine Nachkommen Gutes bekommen. Das ist der Lohn, weil du mir gehorcht hast. Neunzehnter: Danach ging Abraham zurück zu seinen Dienern. Sie brachen auf. Sie gingen zusammen nach Beerseba. Abraham wohnte dann in Beerseba. Zwanzigster: Später hörte Abraham eine Nachricht. Milka, die Frau seines Bruders Nahor, bekam Söhne. 21. Ihre Söhne waren Uz, der erste. Dann Bus und Kemuel. Von Kemuel kommen die Aramäer. 22. Auch Chest, Haso, Pildas, Yidlaf und Betuel. 23. Betuel war der Vater von Rebekka. Milka bekam diese 8 Söhne. Sie waren die Söhne von Nahor, Abrahams Bruder. 24. Nahor hatte auch eine andere Frau, Reuma. Sie bekam auch Söhne. Ihre Söhne waren Theba, Gaham, Tahas und Macher.